Aufgabe 10. So, jetzt ist es wenigstens endlich offiziell das neue Produkt. Geredet wurde ja schon lange darüber. Aber viel klarer ist mir das alles nicht geworden. Viel Blabla von Chancen und Zukunft und so. Aber was bedeutet das für uns? Das war alles so unkonkret. Wie meinst du das? Naja, der Chef sprach zum Beispiel von unserer Marketingabteilung, was da für neue Aufgaben auf uns zukommen. Aber welche genau? Und? Gibt es nun Überstunden oder nicht? Und wann erfahren wir das? Das ist doch wichtig für uns. Ja, da hast du recht. Wenn das alles so viel Arbeit macht, müsste die Firmenleitung eigentlich neue Leute einstellen. Stimmt. Komm, wir gehen mal zum Betriebsrat. Der soll mal offiziell der Geschäftsführung unsere Fragen schicken. Gut, das machen wir. Komm, wir gehen.